Zitat mit Einschüben des Verfassers: Der Schurz ist aus Leder mit einer Überfallklappe und in den einzelnen Graden verschiedenfarbig, glatt oder mit Zeichen verziert, ohne und mit Futter. So ist der Schurz des Johannes Lehrlings und Gesellen einfaches, ungefüttertes Leder, der Schurz des Gesellen mit Bandschleifen und Scherenform versehen. Und der Schurz des Johannes Meisters gefüttert mit himmelblauen und goldenen Verzierungen. Blau und Gold sind die Farben des Kleides Jehovas, wie Hiwa bezeugt. Die drei Schleifen auf dem Schurz bedeuten die drei Schläge, mit denen Adoniram erschlagen wurde, und sollen den Meister mahnen, die Unschuld zu verteidigen und aufrührerische Gesellen zu bestrafen. Sie zeigen als Scheren auch anderes an. Der Schurz des Andreas-Lehrling-Gesellen ist schwarz mit silbernem Totenkopf auf dem Brustlatz. Schwarz, damit die Flecke, die der Kampf bringt, nicht gesehen werden. Der Schurz des Andreas-Meisters ist weiß. Die weiße Farbe ist hier die Farbe des Gereinigtseins. Der Schurz war in den Kämpfen der Gesellen nicht unbefleckt geblieben. Zum Schurz gehört noch in den Andreasgraden das Schulterband. Zweitens der Hut. Er ist der Levitenpriestertracht entnommen. Drittens die weißen Handschuhe. Sie bezeugen, dass die Hände von getarnter freimaurerischer Arbeit nie beschmutzt oder befleckt werden können. Sei es auch, was für Arbeit der Orden verlangt, immer ist der Freimaurer unschuldig. Sie erinnern auch an die Felle, die sich Jakob überzog, um seinen Vater Isaak zu täuschen, als er Esau das Recht der Erstgeburt nahm. Ein besonderes Paar erhält der Maurer für seine Beerdigung, um auch im Jenseits diese Reinheit bezeugen zu können und nicht als Goi erkannt zu werden. Ein drittes Paar bekommt er für seine Frau, um sie dadurch zu einer gesetzmäßigen Maurerin und zu einer Gehilfin der königlichen Künste zu machen, die, wenn es seine Frau ist, trotzdem nicht erfährt, was ihr Mann treibt. Endlich tragen die Mitglieder der GLL von Deutschland einen Degen. Im Othello-Orden richtet sich ebenfalls die Bekleidung nach den Bestimmungen Moses für die Priesterkleidung. Farbfantasien erstrecken sich hier auf die Kragen. Fünftens, Klopfen, Zeichen, Griff, Wort und Losung finden sich in der anhängenden Tabelle. Anmerkung und Glaublichkeiten kommen. Die erwähnte Tabelle befindet sich als PDF im Anhang des Hörbuches. Weiter im Text. B. Loge und Arbeitstafel oder Teppich. Die Logen sollen an die Zelte erinnern, die die Juden bei ihrem Zuge durch die Wüste nach ihrem Auszuge aus Ägypten auf den Rastplätzen aufschlugen, auch an diese Lager selbst, ferner an die Stiftshütte und an den Tempel, das ist ihr heutiges Symbol im Allgemeinen. In übertragener Bedeutung stellt die Loge auch einen Teil der Weltloge dar. Tempel und Weltenloge verflechten sich in eins. Der Logenraum ist quadratisch oder rechteckig und liegt von Ost nach West. Jehova ließ bekanntlich Ostwind wehen, um die Juden durch das Rote Meer zu retten. 2. Mose 14. Zudem kommt alle Bildung und der Geist des Lebens aus dem Osten. In der Loge befindet sich die Arbeitstafel, der Teppich der Stiftshütte. 2. Mose 26. Der Teppich liegt im Logenraum wie dieser selbst nach den Himmelsgegenden gerichtet. Er hat eine besondere Farbe und ist oft andersfarbig umrandet. Auch ihm sind die Zeichen der freimaurerischen Magie eingezeichnet oder in höheren Graden körperlich aufgestellt. Östlich von ihm steht in der Loge nach dem Gesetz Moses der Altar. Nach Osten richtet der Jude beim Gebet sein Gesicht. Teppich gleich Arbeitstafel und Logenraum versinnbildlichen in ihrer Form die Welt. Merkwürdiger, aber nicht überraschenderweise ist zum Beispiel in der GLL von Deutschland die Arbeitstafel der beiden unteren Johannesgrade quadratisch, um für diese die Welt als vollkommen darzustellen. Im Johannesmeistergrad und auch im Andreas-Lehrlingsgesellengrad wird auf einmal die Welt unvollkommen, also die Arbeitstafel rechteckig vorgeführt. Es wird hier, wie wir sehen werden, die Welt des Kampfes gegeben, in der nicht wie in jenen beiden Graden ideale Arbeit, sondern recht reale Kampfarbeit geleistet werden soll. Der Profane meint in seiner Unschuld, dass eigentlich in den unteren Graden die Welt rechteckig und unvollkommen und in den nächsten höheren Graden quadratisch und vollkommen dargestellt werden müsste. So sollte es doch die menschliche Vollkommenheit verlangen, die der bei seinem Eintritt in die Freimaurerei noch Unvollkommene sich erworben hat. Nun ist es aber in freimaurerischer Verschlagenheit nicht so. In den unteren Graden wird gespielt, erst für die reale Kampfarbeit in dem Andreas-Lehrlingsgesellengrade wird die Welt unvollkommen gezeigt. Im Andreas-Meistergrad wird sie dann wieder vollkommen, das heißt quadratisch. Ähnliches drückt die Farbe der Tafeln aus. Sie ist zum Beispiel schwarz im Johannes-Lehrlingsgrad, weil die vollkommene Welt dort trauert, wahrscheinlich über die verlogene Rolle, die man ihr zumutet. Sie ist blutrot im Andreas-Lehrlingsgesellengrad. Die Farbe soll an die im Kampfe blutenden Brüder erinnern. Im Andreas-Meistergrad ist die Farbe lichtrot, die Farbe der Liebe und des Triumphes als Zeichen, dass das im Kampfe vergossene Blut keinen Schaden gebracht hat.